Mensch, sag mal, Paule, bist du das? Uwe, alter Rakete. Ja, Mensch, Paule, sag mal lange hier, nicht du. Gesehen, lange ja, ehrlich Gott, mal, was machst du jetzt so? Boah, ich hab gedacht, studieren? Ja, was denn? BWL. War echt BWL? Ja, hab gedacht, braucht man im Leben und Leben tue ich ja nicht mehr lang und dann muss ja, ich mal meine, anfangen. Du warst ja arbeitslos eine ganze Zeit, ne? Ah ja, ich weiß gar nicht mehr. Oh, das war noch lange schon. Oh, 20 Jahre, ne? Jo. Ja, bestimmt. Meine Fresse, und dann fängst du jetzt an zu studieren? Ja, zum Lernen ist halt nie zu spät, sagen die Jungs in der Kneipe immer. Ja, na, für mich ist jetzt zu spät. Ich bin gerade eben rausgeflogen aus meinem Studiengang. Warum ja, denn? Ich habe auch BWL versucht, ne? Aber so Verbindung mit Topologie, ne? Ja, funktioniert nicht, wissen wir alle. Ach du Schande, ja, und was ist das überhaupt? Aber dich hier auf dem Campus zu sehen, das hätte ich ja nie gedacht, doch. Ja, das ist ja nicht zu fassen. Irgendwann wach. Paule, du bist hier. Irgendwann wacht man morgens auf, nach 20 Jahren, jeden Tag mit dem Kater morgens und denkst so, oh, ja. Ich mach mal was anderes. Ja, ne, find ich doch gut, Mensch. Ja. Paul, du hier, weißt du? Oh, wenn ich doch noch auf dieser Universität wäre, du, ja. Dann können wir jetzt richtig saufen, könnten ja, wir jetzt. Können wir auch so. Ach, ja. Kinder? Ja, Herr Sie? Professor. Ah, ein bekanntes Gesicht. Guten Tag. Wer sind Sie? Wer bist du denn? Wer sind Sie? Ich bin der Paul, ich gehe heute studieren. Der Paul? Was wollen Sie denn hier? Herzlich willkommen erstmal an dieser Universität. Tach. Ich bin der Professor Wittenboom. Ah. Und ich heiße Sie herzlich willkommen. Nochmal. Es ist mir eine Ehre. Es ist mir eine Ehre. Ja, mir auch. Ja. Darf ich dich Kalle nennen? Ja, ist okay, Kalle. Du und ich, Sie nie Kalle nennen. Ey, Mann, ich bin BWL, weißt du, BWL, betriebswirtschaftliche Lehre ist echt geil, so, weißt du, das ist so mein Fachgebiet und, Alter, ich würde hier unterrichten, so. Aber der Büttenbaum, der ist richtig gut. Ja. Ist geil, so. Das ist eine Schnapsnase. Ah, da red ich rein hier. Olla, du bist roter geflogen, Vogel da. Wir, weißt du, wir haben gesoffen, so, und er kommt dazwischen, so, sagt so, Battle. Alter, haben uns erstmal übelst gedisst, so mit Wörtern, so, aber er kann ja nicht so mit Wörtern, ist nicht so, ein Fachgebiet, so. Ich mein, als BWLer, ne, da hast du schon ein gewaltiges Wortspektrum drauf, so, und er konnte halt nicht mithalten und dann haben wir gesoffen, wie es halt so ausartet. Ich hab gesagt, fick dich, du Arschloch! Ja, da kommen so wieder die vulgären Scheiße hier. Und auf jeden Fall gesoffen und dann, ne, da ging nichts mehr. So, ich hatte total so Blackout, weißt du, und er hat mich übelst ausgedacht und dann habe ich so irgendwie mal so gesagt, so, jetzt fliegt er runter. Jetzt ist vorbei. Das ist ein Professor, wa? Der sieht durch, du! Der kann, der weiß so viel, du, das ist nicht zu fassen. Krasse Scheiße. Junge, da! Und wo ist hier die Campuskneipe? Ja, da drüben. Wollen wir da jetzt mal hingehen? Dritte Ecke links da hinten. Ja, ne, gehen wir jetzt mal hin, ne? Gehen wir hin. Ja, Paul, jetzt gehen wir erstmal ins Saufen. Ja, Professor Bündenbogen, Sie auch, ne? Ja, ja. Mit, ne? Okay, na, Prost! Prost! Dem BWL ist des Mannes Kraft.